Kundgabe 4388. Empfangen durch Bertha Dodde am 28.07.1948. Inniges Gebet. Gottes Hilfe. Verlasset euch stets auf meine Hilfe, so ihr in geistiger oder irdischer Not seid. Ich bin stets bereit, wenn ihr mich rufet. Und verharret bei dem Gedanken, dass ich euch vorbereite für die Zeit eures Wirkens für mich. Dieser Gedanke wird euch in allen Lebenslagen Erklärung sein, denn es werden große Ansprüche gestellt werden an euch, die ihr nur erfüllen könnet mit meiner Hilfe und ihr darum stets die Verbindung suchen müsset mit mir. Und dies müsset ihr lernen, immer eure Gedanken mir zuzuwenden, wenngleich ihr im Trubel der Welt euch bewegt. Wenn Anreize jeglicher Art oder Not und Bedrückung an euch herantreten. Ihr müsstet es lernen, euch zu konzentrieren, auf dass eure Seele für kurze Zeit sich emporschwingen kann in das geistige Reich, um sich immer wieder Kraft zu holen. Ihr müsstet es lernen, jederzeit ein kurzes, inniges Gebet zu sprechen, das aus dem Herzen emporsteigend immer zu meinen Ohren dringen wird. Niemals darf die irdische Welt stärker werden als das geistige Reich. Dazu müsstet ihr euch erziehen, wollet ihr mir bewusst dienen und für mich tätig sein. Darum treten auch Versuchungen aller Art an euch heran, denen ihr standhalten müsstet, die euch nicht von mir abdrängen dürfen. Mit mir werdet ihr alles bewältigen können. Ohne mich aber fesselt euch die Welt wieder an sich, und ihr erlieget ihr. Wer aber sich jederzeit mir empfiehlt, der braucht nicht zu fürchten, ein Opfer der Welt zu werden, denn über ihn halte ich meine schützende Vaterhand. Und jede Versuchung wird ihm nur dienen zur Willensstärkung. Ich aber ermahne euch immer wieder durch mein Wort, Zuflucht zu suchen bei mir und im geistigen Reich, allwo euch immer Hilfe gewährt wird in irdischer und geistiger Not, so ihr nur glaubet. Denn meine Diener auf Erden lasse ich nicht in der Not. Amen.